Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Eine Impfstudie im westafrikanischen Guinea hat ergeben, dass der Impfstoff VSV Ebola vor einer Ansteckung mit dem Virus wirksam schützen kann. Die vorläufigen Ergebnisse des Feldversuches wurden Freitag im Medizinjournal The Lancet veröffentlicht. Demnach bescheinigen die Forscher dem Impfstoff eine Wirksamkeit von 100%. Wie wertvoll sind die Studienergebnisse für die Menschen in Westafrika? Das habe ich vor der Sendung Professor Dr. Stefan Becker vom Institut für Virologie der Philipps-Universität Marburg gefragt und ihn zunächst um eine Einschätzung der Ergebnisse der klinischen Studie gebeten. Also ich habe mich zuerst mal sehr darüber gefreut, dass man die Wirksamkeit von dem Impfstoff innerhalb dieses Ausbruchs überhaupt noch zeigen kann. Und das sind jetzt vorläufige Ergebnisse, aber ich denke, die sind so gut gewesen, dass es gerechtfertigt ist, dass man die auch jetzt veröffentlicht. Was heißt vorläufige Ergebnisse, die aber so große Hoffnung auslösen? Wie ist das möglich, dass diese eine klinische Studie jetzt sozusagen Formulierungen zulässt, wie Durchbruch erreicht? Also was wir bisher von dem Impfstoff wussten, dieser VSV-Ebola-Impfstoff, das war, dass der in den Affenstudien, in denen er getestet worden ist, alle Affen geschützt hat, die damit geimpft worden sind. Und dann wurde dieser Impfstoff in klinischen Studien untersucht, also am Menschen untersucht, hinsichtlich seiner Sicherheit und in Hinsicht darauf, inwieweit der in der Lage ist, in den Geimpften eine Immunantwort hervorzurufen, von der man dann hoffen konnte, dass sie auch schützt. Und das wurde Anfang des Jahres in den klinischen Studien bestätigt. Der war sicher und der hat eine Immunantwort hervorgerufen. Aber ob der jetzt tatsächlich schützt, das war nicht bekannt. Und das sollte jetzt während dieses Ausbruchs in Westafrika, des Ebola-Ausbruchs in Westafrika, noch angeguckt werden. Das Problem dabei war, dass jetzt die Fallzahlen ja glücklicherweise immer niedriger geworden sind. Und dadurch wurde die Chance immer kleiner, dass man die Wirksamkeit dieses Impfstoffs wirklich nachweisen kann. Und das ist jetzt aber mit dieser Studie und mit dem besonderen Studiendesign, die sogenannte Ringvakzinierung, ist das geglückt. Was können Sie sagen, wie wirkt dieser Impfstoff? Man hat zwei verschiedene Gruppen gehabt, in denen die geimpft worden sind. Die eine Gruppe, die wurde geimpft, sobald eine Ebola-Infektion aufgetreten ist. Dann wurden sämtliche Menschen aus der Umgebung geimpft, und zwar sofort. Die Kontrollgruppe, wurden die Menschen aus dieser Umgebung des Ebola-Infizierten ebenfalls geimpft, aber erst 3 Wochen später. Das sind so die beiden Gruppen gewesen. Und dann wissen wir von den vorherigen klinischen Studien, dass dieser Impfstoff sowohl die Antikörper gegen Ebola anstößt, als auch eine T-Zell-Immunantwort. Also es gibt ja 2 Arme des Immunsystems. Der eine macht einen Antikörper und der andere macht eine zelluläre Immunantwort. Und beide werden durch diesen Impfstoff angeregt. Und wir vermuten jetzt, dass eben auch beides notwendig ist für diesen Schutz. Aber das ist noch etwas, was man in den nächsten Monaten und Jahren noch herausfinden werden muss, was jetzt der eigentliche Mechanismus ist, der geschützt hat. Sie haben schon angesprochen, auch die Frage, ob man quasi ausreichend Patienten dann findet, weil Ebola sich nicht mehr so stark in Afrika verbreitet. Kann das ein Problem sein für weitere klinische Studien, dass Ihnen quasi die Patienten ausgehen in Afrika? Das war die Befürchtung ja zu Anfang schon, also jetzt bevor jetzt dieser Lancet-Artikel rauskam. Und ich glaube, das ist nur deswegen gelungen, dieser Nachweis, weil man eben zu den Fällen hingegangen ist, wo man Ebola nachweisen konnte. Und dann hat man in der Umgebung geimpft. Normalerweise würde man ja eine große Bevölkerungsmenge impfen und dann abwarten, was passiert. Nur jetzt mit dieser Ringvakzinierung ist der Ansatz einfach umgedreht gewesen. Man ist zu den Infektionsereignissen hingegangen und hat dann da in der Umgebung geimpft. Wohl wissend, dass normalerweise aus der Umgebung der Infizierten sich dann eben einige Kontaktpersonen auch anstecken. Es ist eine neue Impfstrategie angesetzt worden. Sie haben es schon gesagt, Ringvakzinierung, Ringimmunisierung. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie unterscheidet sie sich von den bisherigen Vorgehensweisen? Also die Impfung, die jetzt eingesetzt wurde, die ist nicht wirklich ganz neu. Das wurde schon eingesetzt in den 70er, 80er Jahren, als man die Pocken ausgerottet hat. Da hat man das in der Endphase der Eradikation von Pocken hat man das genauso gemacht, dass man quasi sich angeguckt hat, wo ist ein Pockeninfizierter, und man weiß dann ja, dass dann um diesen Fall herum dann oft sich andere Menschen anstecken. Und dann hat man eben gezielt um diesen Menschen herum alle anderen geimpft. Genauso hat man das mit Ebola jetzt auch gemacht. Ist bei dieser Vorgehensweise eigentlich so etwas wie eine kollektive Immunität ganzer Bevölkerungsgruppen möglich, oder ist es dann sozusagen ein sehr eingegrenzter Personenkreis, den man immunisieren kann? Also im Moment ist das sehr eingegrenzt und eingeengt auf wirklich diese Leute, die um den Ebola-Fall eben herum wohnen oder die Kontakt hatten mit dem Infizierten. Die Population zu schützen gegen Ebola, das ist sicherlich nochmal eine weitere schwierige Herausforderung. Man muss ja viel, viel mehr Menschen impfen, im Idealfall die gesamte Population. Und da wissen wir noch nicht, wie der Impfstoff in diesem Szenario dann wirkt. Ist dieser VSV-Ebola-Impfstoff jetzt die Lösung für die Menschen in Westafrika zum Schutz vor Ebola, oder ist es nur sozusagen der erste Stein in einer Mauer, die man aufbauen will? Braucht es noch weitere und andere Medikamente oder Impfstoffe? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Hoffnungszeichen, dass man einen Impfstoff tatsächlich entwickelt hat, der gegen Ebola-Virus-Infektionen hilft. Und natürlich ist es auch so, dass das nur ein Stein von vielen ist, die notwendig sind. Und das ist natürlich die Entwicklung von weiteren Medikamenten. Das ist vielleicht auch nochmal danach zu gucken, wie andere Impfstoffe wirken, die ja auch gerade im Moment getestet werden. Ich hoffe auch, dass wir da Erfolge sehen werden. Und schließlich und endlich ist dieser Kampf gegen Ebola-Virus eigentlich nur sinnvoll, wenn man grundsätzlich an den Strukturen in diesen Ländern was ändert. Aber dabei ist auch der Kampf gegen Ebola-Virus entscheidend wichtig, weil momentan enorm viel Kapazitäten von dem Gesundheitssystem abgezwackt werden, eben durch den Kampf gegen Ebola. Und wenn jetzt Ebola runtergefahren wird, immer weniger Fälle auftreten und man jetzt schützen kann, auch gegen Neuinfektionen, dann werden wieder Ressourcen frei für die Bekämpfung von Malaria, von HIV, von TB etc. Das sind alles viel größere Probleme eigentlich als Ebola. Kommen wir nochmal zu Ebola zurück. Wie sehen Sie den Zulassungsprozess jetzt? Erste erfolgreiche klinische Studie. In welchem Zeitraum wird das zugelassen werden, dieser Impfstoff? Das lässt sich momentan schwer sagen. Ich hoffe, dass das in Monaten passiert. Das ist natürlich dann immer im Ermessen der jeweiligen Zulassungsbehörde. Es könnte sein, dass die FDA hier vielleicht noch Nachfragen hat an den Hersteller oder Fragen an den Prozess des Studiendesigns. Aber ich glaube, dass der politische Druck inzwischen natürlich auch sehr groß ist, dass so dieser Impfstoff zugelassen wird und auch eine breite Anwendung findet. Insofern hoffe ich, dass das eine Frage von Monaten ist. Und wie verhält es sich mit der Handhabung dieses Impfstoffes? Ist also ein großer Aufwand notwendig, beispielsweise Kühlung oder andere Dinge, um dann auch in Afrika eingesetzt werden zu können? Oder ist das unproblematisch bei der Entwicklung jetzt? Nein, das ist sicherlich eine Frage, die aber alle Vakzine betrifft, die momentan benutzt werden. Die brauchen alle eine Kühlkette. Das heißt also, der Impfstoff, der muss gekühlt werden und der darf nicht lange bei 4 Grad liegen, sondern muss eigentlich immer gefroren bleiben. Und das schränkt natürlich den Einsatz in Afrika ein, beziehungsweise macht das mühsam, dann in entfernte Gebiete zu gehen und den Impfstoff zu applizieren in Dörfern, wo es keinen Strom gibt. Das ist alles eine große Herausforderung. Aber ich glaube, insgesamt so der erste Schritt ist getan und das finde ich enorm wichtig. Was steht als Ziel am Horizont? Sozusagen ein Impfstoff oder eine ganze Zahl von Impfstoffen, die bei akuten Ausbrüchen dann verabreicht werden? Oder so etwas wie eine Schutzimpfung vor oder für Ebola? Das Ziel ist sicherlich, eine Schutzimpfung gegen das Ebola-Virus zu erreichen. Ob das jetzt ein Impfstoff oder mehrere sind, sicherlich wäre es besser, mehrere zu haben für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen möglicherweise. Und das wichtigste Ziel ist meiner Ansicht nach, sich vorzubereiten auf den nächsten Ausbruch und Strategien zu entwickeln, wie man, wenn dieser nächste Ausbruch nicht von Ebola, sondern durch Lassa-Virus hervorgerufen wird oder durch irgendein anderes von den Emerging Viruses, wie man das schafft, da Strategien zu entwickeln, dass man auch bei dem nächsten Ausbruch gewappnet ist. Impfstoff gegen Ebola in klinischer Studie erfolgreich getestet. Das waren Einschätzungen von Professor Dr. Stefan Becker, Virologe an der Philipps-Universität in Marburg. Das Interview haben wir aufgezeichnet.